Laut der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Sibo bildete der Verein der südkoreanischen Studenten für das 21. Jahrhundert eine Marschgruppe, die vom 5. August an der Regierung und den konservativen Oppositionsparteien die Forcierung der Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAT und den aktiven Einsatz für die Durchsetzung der feindseligen Nordkorea-Politik der USA vorwirft. Die Marschgruppe begann vor dem Parteigebäude der Stadt Daegu, der Partei für Freie Südkorea, ihre Protestaktion und führte in Songju, Gimcheon und weiteren Orten die Kampagne gegen SAT. Der Marschgruppenleiter erklärte, dass die Auflösung der Partei für Freie Südkorea in den wichtigen Kampflosungen einbegriffen sei, weil diese Sache für die Demokratie und Landeswiedervereinigung unbedingt notwendig sei. Die Gruppe hat vor, bis zum kommenden 15. August auch vor den US-amerikanischen Militärbasen unter anderem Ulsan, Busan, Pyeongtaek und Ryongsan zu demonstrieren.